Es gibt ein, zumindest in unseren Kreisen berühmt gewordenes Zitat von Marx, in dem er davon spricht, dass es sich mit den zentralen Kategorien der politischen Ökonomie verhalte. Ich würde hier neben das konkrete Tier, also etwa einen sinnlich wahrnehmbaren Löwen aus freier Wildbahn, einem Zoo oder Zirkus, auch der Allgemeinbegriff, der Löwe im Allgemeinen in der sinnlich gleichermaßen wahrnehmbare Weise wie das Individuum erscheinen. Problematisiert und paradoxiert wird hier von Marx offensichtlich das Verhältnis des besonderen einzelnen Exemplars einer Gattung zu dem ihm zugehörigen Allgemeinen, das Verhältnis des empirischen Faktums zur abstrakten Denkbestimmung. Mit diesem Einstieg will ich kein Plädoyer halten, die Universalienfrage erneut aufzurollen oder zum zentralen Thema dieses Abends zu machen. Will man jedoch den Unterschied meiner Auffassung von Kritik zum gängigen Kritikbegriff im Allgemeinen und zu dem von Michael Heinrich im Besonderen deutlich werden lassen, dann kommt man um die Feststellung nicht herum, dass, je nachdem, wie man das Verhältnis der empirischen Daten zu den sie verallgemeinernden Aussagen prinzipiell fasst, auch vorentschieden ist, zu welchem Begriff von Kritik man, sei es als Privatperson, sei es in der Rolle eines Wissenschaftlers, sagen wir es vorsichtig, letztlich zumindest tendiert. Derartige Vorentscheidungen finden sich vom Prinzip her, so behaupte ich hier aus Gründen der Klarheit vereinfachend, im Grunde auch bei den an deutschen Stammtischen ausgeübten Belästigungen des guten Geschmacks oder, was dasselbe ist, der in den Medien als Kritik missverstandenen Nörgelei an den vielen Ungerechtigkeiten in dieser an sich ja doch so schönen Welt. Diese für das Werbeumfeld aufgepeppte konstruktive Kritik interessiert mich allerdings nur am Rande. Mir geht es vordringlich um den Unterschied zwischen dem, wie ich das nennen möchte, wissenschaftlichen zum materialistischen Kritikbegriff. Der Kritikbegriff von Michael Heinrich ist ganz explizit ein wissenschaftlicher, allerdings alles andere als einem Wissenschaftsbetrieb gängiger. Die Besonderheit besteht im Wesentlichen darin, dass er bei ihm die wissenschaftsüblichen Aversionen gegenüber Hegelscher Begrifflichkeit, insbesondere den Totalitätsbegriff, so nicht zu finden sind. Vor allem sein Verständnis von Kritik als in der Form der Darstellung, hegelsch gesprochen, als in der Darstellung aufgehobenes Verfahren, geht auf diesen im gängigen Wissenschaftsbetrieb als spekulativ oder Schlimmeres verrufenden Philosophen zurück. Dieser Form der Kritik ist klar, dass ein lauthals auftrumpfender, marktschreierischer Moralismus, der sich ständig auf die allgemeinen Interessen aller Entrechteten und Ausgebeuteten beruft, mindestens ebenso wenig mit wirklicher Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse zu tun hat, wie ein Zurückziehen auf die angeblich wertneutrale Position eines nur mehr oder weniger beteiligten Beobachters. Und wo ich schon einmal bei den Gemeinsamkeiten bin, sachlich gibt es wenig, was ich an Heinrichs Marx-Interpretation, soweit ich sie kenne, und die Kenntnis bezieht sich im Wesentlichen auf sein Buch »Die Wissenschaft vom Wert« auszusetzen hätte. Und weiter mit den Gemeinsamkeiten. Dass Marx durch und durch ambivalent argumentiert, unter anderem als ein Arbeitswerttheoretiker, der doch an anderen Stellen explizit auf keinen Fall sein will, auch da bin ich völlig d'accord. Aber, und hier will ich mal beginnen, meine Bedenken zu äußern, diese Ambivalenz trifft insbesondere auch Marxens Wissenschaftsbegriff und, um das hier gleich zu erweitern, den Wissenschaftsbegriff von Hegel ebenfalls. Beide verwenden ihn in einem Sinne, der dem modernen Positivismus und Empirismus manchmal sowohl entspricht, ihm in vielem dann aber auch zentral widerspricht. Genau hier also, in dem im Titel seines Buches schon explizit gemachten Wissenschaftsbegriff, bringt Heinrich eine Eindeutigkeit ins Spiel, die es bei Marx so nicht gibt oder besser ohne Bezug auf diesen Marx ausgedrückt, denn schließlich ist er wohl kaum als autoritative Instanz zu verstehen, die über Wahrheit und Irrtum entscheiden könnte. Also Heinrich bekundet ganz bewusst seine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Community, die einer materialistischen Kritik aber, und ich glaube, da unterscheiden wir uns grundlegend, selbst zum Gegenstand der Kritik werden muss, und zwar in einer Form, die alles andere als nur die Anwendung und Gegenstand von Wissenschaft betreffen. Unter Wissenschaft kann man nun vieles verstehen. Unstrittig dürfte aber sein, dass es sich bei dieser Denkform um eine Vorstellung handelt, die meint, eine Übereinstimmung des Denkens mit der Wirklichkeit ließe sich mittels eines Verfahrens erzielen, das seine Kategorien, Bestimmungen, Methoden, Daten etc. einer allgemeingültigen, dem Satz der Identität verpflichteten, objektiven Gesetzmäßigkeit unterwirft. Dem Wissenschaftler geht es, vermittelt über Messungen in der Realität oder im Experiment darum, das Wesen der Erscheinungen dem Bewusstsein zugänglich zu machen, um so die Natur zum Wohle des Menschen gestalten zu können. Für die hier zur Debatte stehende Darstellung des Prozesses kapitalistischer Vergesellschaftung durch den Wert heißt das dementsprechend, ausgehend von einer allgemeinen Bestimmung, also dem Wert als dem Ausdruck eines bestimmten Verhältnisses zweier Waren zueinander, wird zu immer konkreteren, das heißt der empirischen Wirklichkeit immer adäquateren Bestimmungen fortgeschritten, bis schließlich der Gesamtprozess der ökonomischen und natürlich politischen Reproduktion und auch das dürfte von Michael Heinrich auch nicht bestritten werden, es sind nur seine Themen nicht, der moralischen, ästhetischen oder sonstigen Reproduktion der Gesellschaft beschrieben ist. Das heißt, klassisch ausgedrückt, im Aufstieg vom Allgemeinen zum Konkreten werden die gesellschaftlichen Verhältnisse auf den Begriff gebracht. Kritisch darf dieses Verfahren heißen, weil diese Darstellung dann, wenn sie sich wirklich auf ihren Gegenstand eingelassen hat, gar nicht anders kann, als den Kapitalismus als das darzustellen, was er ist. Als Veranstaltung, die zwar von uns inszeniert und getragen wird, die sich aber schon längst jeder Kontrollierbarkeit entzogen und ein Eigenleben angenommen hat, dem wir uns zu unterwerfen haben. Ich weiß nicht, ob Michael Heinrich auch dieser Ausdrucksweise zustimmen würde, sachlich aber dürften wir hier wieder mal kaum Differenzen haben. Die Aufgabe des Wissenschaftlers und auch des Kritikers kann es des Weiteren nicht sein, Patentrezepte zu liefern, wie man diesen gesellschaftlichen Zustand überwindet. Und auch nicht einmal kann der Wissenschaftler sich anmaßen, festzustellen, dass dieser Zustand überhaupt einen Skandal darstellt, der abgeschafft gehörte. Dies festzustellen hat man aus dieser Perspektive den Bürgern schon selbst zu überlassen. Oder anders, wer Masochist ist und sich gerne ausbeuten lässt, dem ist nun wirklich nicht zu helfen. Jedenfalls, und darin besteht eigentlich die Kernaussage des Buches von Michael Heinrich über den Wert, eine Geschichte, die aus sich heraus auf irgendeinen Zustand drängen würde und der theoretisch irgendwie antizipiert werden könnte, eine solche Geschichte gibt es nicht. Sie ist nur als Ideologie zu haben. Ein solches Geschichtsverständnis ist somit Projektion. Und eine der Ambivalenzen von Marx, die man endlich hinter sich lassen sollte, ist die zumindest stellenweise auch in seinem Spätwerk noch durchschimmernde Geschichtsphilosophie. Und nun bin ich wieder da, wo ich eingangs schon war, bei meinem Versuch zu erläutern, worin ich mich von Michael Heinrich unterscheide, gelange ich zur ausdrücklichen Zustimmung. Um nun das Maß voll zu machen, selbstredend lehne ich auch jede esoterische und religiöse Identifikation ab und erkenne den Wert der empirischen und logischen wissenschaftlichen Verfahren an, wenn es darum geht, eine Barriere gegen allgemeine Sinnstiftungen und teleologische Vorstellungen jeder Art aufzubauen. Wobei ich mir jedoch die nicht auf Michael Heinrich gemünzte Bemerkung nicht verkneifen kann, dass diese Barriere seitens der Wissenschaftler immer löchriger zu werden scheint. Hatte schon Einstein ein ziemlich lockeres Verhältnis zur Religionskritik in seiner bekannten Feststellung etwa Gott würfelt nicht, so gelten heutzutage im Allgemeinen die Entwicklungen der theoretischen Systeme aus dem 19. Jahrhundert zwar allesamt als metaphysisch, das heißt wissenschaftlich als überholt, mit einer einzigen, aber für mich bezeichnenden Ausnahme. Der Darwinismus ist mittlerweile dermaßen zur Grundlage von Wissenschaftlichkeit überhaupt avanciert, dass eine evident teleologische, geschichtsphilosophische Grundausrichtung, ausgedrückt im Survival of the Fittest, gar nicht wahrgenommen wird. Aber was kümmert Wissenschaftler innere Folgerichtigkeit? Ihnen geht es ja vor allem anderen um nichts anderes als rein pragmatische Problemlösungen. So wie etwa in der Gentechnik. Meine Frage an Michael Heinrich, der mit diesem biologistischen Unfug der Übertragung eindeutig ökonomischer Kategorien in die Natur zugegebenermaßen nichts zu tun hat, aber lautet: Was wird aus der in der Form der Darstellung enthaltenen Kritik, wenn der Kapitalismus seine Subjekte in einer Weise konstituiert, die jeden Einspruch des Subjekts gegen was auch immer, und sei es die klassische Logik, der gemäß dort, wo A ist, nicht auch nicht zugleich auch nicht A sein könne, die Subjekte also in einer Weise konstituiert, die alles, was zu einem Willen nach Überwindung als falsch oder schlecht erkannter Verhältnisse führen könnte, in ein Verfahren transformiert, das nichts anderes dynamisiert und am Leben erhält, als eben den Prozess kapitalistischer Verwertung des Werts. Unterstellt, diese Frage wäre mit Ja zu beantworten, dann ist das Schicksal solcher Art Kritik durch Darstellung besiegelt. Ungewollt, aber mit Notwendigkeit affirmiert sie den Kapitalismus. Dies ist die Grundaussage meiner Kritik und die will ich im Folgenden an einigen Punkten noch erläutern. Kritik in der Form der Darstellung wäre Affirmation nur unter zwei Bedingungen nicht. Erstens, wenn die Subjekte ihre eigene Konstitution in dieser Gesellschaft und durch sie aus sich heraus, das heißt aus evidenten, jedermann zur Verfügung stehenden einsichtigen Gründen, als einen Skandal begreifen könnten oder anders, linkspopulär ausgedrückt, wenn in dieser Gesellschaft die in ihr enthaltenen Widersprüche aus sich selbst auf ihre Auflösung zielen würden. Dies aber wäre Teleologie, im Grunde also Geschichtsmetaphysik, die nicht dadurch wahrer wird, dass sie sich auf Hegel zurückführen lässt. Die zweite Bedingung wäre, dass diese Gesellschaft einen ihr transzendenten Ort kennt, also sie überschreitenden Ort kennt, von dem aus ihr der Skandal ihrer Existenz mit ebensolchen evidenten Gründen um die Ohren geschlagen werden könnte. Eine derartige Transzendenz aber, beispielsweise in der Form einer Arbeiterklasse als revolutionärem Subjekt, so wissen wir spätestens seit den Arbeiten von Port und Breuer aus den 70er Jahren, ist von der Realität längst überholt, denn die gesellschaftliche Konstitution des Individuums als kapitalistisches Subjekt wird mittlerweile vollständig dank der Vermittlung durch den Wert besorgt. Im Grunde aber wissen wir natürlich von Adorno und Horkheimer sowieso schon, dass eine derartige Transzendenzbehauptung kaum noch mehr als schlechte Schulphilosophie sein kann. Aber nicht nur das Subjekt, erst recht die Wissenschaft ist ein Kind kapitalistischer Verhältnisse, woraus natürlich keineswegs folgt, dass diese Wissenschaft nicht doch auch zum kritischen Instrument taugt, nicht doch auch gegen diese Gesellschaft gewendet werden könnte. Ebenso wenig wie aus dem Verweis darauf, dass wir allesamt als kapitalistisch konstituierte Subjekte anzusehen sind, unweigerlich folgen muss, dass jede Revolution deswegen auf sie zu verzichten hätte. Woraus ja wieder nichts anderes folgen würde, als dass es keine Revolution geben würde. Gesagt ist mit diesen Einwänden zunächst nicht mehr als dies, dass nämlich die Wissenschaftlichkeit, wie unsere Subjektivität, uns nicht den Boden verschaffen kann, von dem aus eine Kritik sich als tatsächlich kritisch gegenüber den herrschenden Verhältnissen ausweisen könnte. Um mein Problem mit dieser Wissenschaftlichkeit noch an einem anderen Punkt zu exemplifizieren, will ich auf eine These von Nadja Rakowitz eingehen, die ja heute nicht hier sein konnte. Für sie bedeutet die Rede Marxens etwa vom automatischen Subjekt, was sie für jeden Wissenschaftler von vornherein allein bedeuten kann. Wenn die Wissenschaft solch einen Begriff denn überhaupt ernst nimmt, eine vorläufige, den an der Oberfläche sich widersprechenden Phänomenen geschuldete Bestimmung, die dann aber im weiteren Fortgang der Untersuchung ihre Widersprüchlichkeit verliert und dabei den realen Verhältnissen immer adäquater wird. Um noch einmal auch für den, der sich mit Marx noch nie beschäftigt haben sollte, deutlich zu machen, um was es bei der Widersprüchlichkeit in diesem Begriff vom automatischen Subjekt geht. Es wird damit ja gesagt, dass das Subjekt des Prozesses und ein Subjekt ist, im Verständnis der Neuzeit zumindest, vom Begriff her immer dasjenige, was einen Prozess initiiert, beherrscht, bestimmt, einer Automatik folgt, also dem geraden Gegenteil, subjektiven Bestimmens. Ich will gar nicht genauer untersuchen, wie Marx diesen Begriff tatsächlich versteht. Wie gesagt, Marx argumentiert ambivalent, auch und gerade was seinen Wissenschaftsbegriff betrifft. Und möglicherweise war er sicher der inneren logischen Widersprüchlichkeit seines Ausdrucks selbst gar nicht klar, was ich nicht glaube, aber das spielt ja keine Rolle. Ich hoffe jedoch, im Folgenden noch deutlich werden zu lassen zu können, wo denn nun der Unterschied zwischen meiner Auffassung und der besteht, die von einer Wissenschaft vom Wert glaubt, reden zu können, einem Ausdruck, der für mich ebenfalls einen Widerspruch in sich repräsentiert. Wobei, so viel an dieser Stelle vorweg, im Unterschied zum automatischen Subjekt die Wissenschaft vom Wert nicht eine widersprüchliche Realität bezeichnet, sondern einen Widerspruch im Denken allein. Eine Wissenschaft, die hinreichend erfasst, was dieser Wert ist, kann es in meinen Augen vom Begriff her schon nicht geben. Doch nun zu dieser Sache. Bei der Kennzeichnung des Kapitals als automatisches Subjekt, beruhend auf der Verwertung des Werts, handelt es sich nicht um eine bloße Metapher, die sich logisch sachlich auseinanderlegen ließ, sondern sie bringt das allgemeine Realparadox einer Gesellschaft auf den Begriff, in der die Subjekte absolut frei von allen Bindungen und Zwängen sind und in dem sie dennoch, und dies in einem und zugleich, vollständig formiert sind von den Bindungen und Zwängen, die sie untereinander und miteinander und mit der Natur erst recht verbindet. Allgemein, wir haben die theologischen Mucken des Kapitals ernst zu nehmen, und ich bin überzeugt, dass nur dann ein dem Kapital angemessener Kritikbegriff formuliert werden kann. Und hierzu wäre, und auch darin dürfte ich mich von Michael Heinrich unterscheiden, der von mir oben mit meinem Verweis auf Adorno und Horkheimer zunächst verworfene Begriff der Transzendenz in einer gewissen Weise zu rehabilitieren. Dies wäre gewissermaßen die praktische Schlussfolgerung, die aus meiner Hypothese, dass das Subjekt vollständig vom Kapital konstituiert ist, folgt. Um auf die Tragweite des Unterschiedes zwischen wissenschaftlicher und unserer Kritik, die ich unbeschadet des erwähnten Transzendenzbezuges weiterhin als materialistische bezeichnen würde, aufmerksam zu machen, will ich auf einen von Heinrich in seinem Buch an zentralen Stellen verwendeten Begriff verweisen, den des theoretischen Feldes. Dieser taucht kaum zufällig immer dort auf, wo es um die theoretischen Grundlagen von Wissenschaftlichkeit geht, zum Beispiel, wo Michael Heinrich auf den von Kuhn analysierten Paradigmenwechsel und den Begriff der wissenschaftlichen Revolution oder den Wissenschaftsbegriff von Althusser zu sprechen kommt oder auch an, glaube ich, einer Stelle, an der er sich vom Letzteren fort und auf Foucault hinbewegt, wie der Altmeister Althusser in seinen späteren Jahren ja auch. Heinrich deutet auch an anderen Stellen an, worum es bei diesem Begriff des theoretischen Feldes immer wieder geht, um das eingangs beschriebene Problem des Realitätsstatus von Allgemeinbegriffen. Ich kann hier natürlich nur einen Eindruck davon geben, um was es alles gehen müsste, wenn man nun beginne, sich mit diesem theoretischen Feld in diesem theoretischen Feld implizit angesprochenen Problembereichen eingehend zu befassen. Meinen Erläuterungen zum automatischen Subjekt und der Wissenschaft vom Wert habe ich im Grunde schon vorgeführt, in welcher differenzierten Weise sich Begriffe auf Realität beziehen können. Michael Heinrich allerdings vorzuwerfen, auf all das nicht eingegangen zu sein, wäre allzu billig, denn er behauptet schließlich nicht, eine philosophische oder auch nur wissenschaftstheoretische Arbeit vorgelegt zu haben. Aber doch ist bei ihm, und dies wiederum alles andere als zufällig, von diesen Problemstellungen ständig die Rede. Und davon muss erst recht die Rede sein, wenn es um Kritik geht. Es geht also um diese Beziehung des Löwen, allgemeinen Löwen, zum einzelnen Löwen, und ich will das alles nicht hier vorführen. Also es gibt eine lange Geschichte zu diesem Problem. Es gibt die Behandlung des Einhorns. Was ist denn das? Bevor man das Nashorn gefunden hatte, war es eben ein Tier, das zwar als Individuum existiert, aber nur als Gedanke. Es gibt die verschiedenen Realitätsbezüge, die in so Begriffen wie Staat und Geld enthalten sind. Es gibt einen Unterschied, in Werkzeugen ist, wie im Hammer und PC. Es gibt Unterschiede, natürlich, und ganz interessante Sachen, wie es sich mit dem Arbeitsbegriff von Marx eigentlich verhält, mit dem konkreten, der konkreten und der abstrakten Arbeit. Alles unterschiedliche Realitätsbezüge in den Begriffen selber. Aber ich habe halt so zwei Lieblingsdinger, Beispiele, die ich auf jeden Fall mal vorstellen will, was das zeigen kann, was damit alles zusammenhängt. Das ich immer schon mal loswerden wollte, kann man jede Woche im Spiegel, ich meine die Zeitschrift, entnehmen. Da wird zum Beispiel das Ich oder die Seele zu einem sozialen bzw. kulturellen Konstrukt erklärt. Und damit wird nicht eine Selbstverständlichkeit zum Ausdruck gebracht, sondern eine revolutionär verstandene Erkenntnis, die zeige, dass diese sozialen Gebilde reine Einbildung seien, also real gar nicht existieren. Gut, dieses. Ich habe irgendwie fehlt mir hier eine Seite. Ich habe es nicht. Nee. Wenn man kürzt, wenn man es schneller machen will, das ist schon. Also. Was? Nee, ich mache jetzt weiter. Mit diesen Universalienfragen, die ich jetzt angeschnitten habe, kann man einen Wissenschaftler, einen Technologen zu Tode langweilen, weil nämlich die Wissenschaft... davon ausgeht, dass es ein ganz bestimmtes Verfahren für diese Begriffe gibt, und das ist das Verfahren der Nominaldefinition. Ich finde es nicht. Und die beharrliche Weigerung, sich mit Methodenfragen und der Frage nach dem Realitätsgehalt von Universalien überhaupt zu beschäftigen, ist dem Wissenschaftsbetrieb, erst recht seit es Luhmann nicht mehr gibt, endemisch. Im Vergleich zum heutigen Wissenschaftsbetrieb hat Wittgenstein übrigens noch das Problem wenigstens benannt. Der hat wenigstens auf das, worüber man schweigen solle, wenigstens implizit noch verwiesen und in seinem Spätwerk dermaßen offen darüber gesprochen, dass es von seinen wissenschaftsanalytischen Anhängern, dass er von seinen wissenschaftsanalytischen Anhängern als Mystiker verschrien wird. Und dementsprechend gibt es, mit Ausnahme der kurzen Renaissance der Wissenschaftstheorien in den 70ern, im Zuge der dann auch Alfred Sohn Rethel dann einen gewissen Bekanntheitsgrad in der Linken erlangte, auch in der Linken die Aversion, sich mit solchen Methodenfragen überhaupt noch zu beschäftigen. Mit dieser Weigerung, gemeint sind aber nicht nur Methoden im engeren Sinne, sondern im Grunde alle Fragen nach sogenannten Letztbegründungen, wenn diese nicht von Habermas stammen, der auch schon mal viel bessere Zeiten erlebt hat, wobei es darum natürlich nicht schade ist. Dann werden sie als religiös, als metaphysisch vom akademischen Diskurs ausgegrenzt. Das aber ist, und ich nähere mich jetzt dem, was ich vorhin für die Kritik notwendige Transzendenzbestimmung bezeichnet habe, diese Ausgrenzung also ist eine der Methoden, mit der sich diese Gesellschaft gegen ihre Selbsterkenntnis immunisiert. Denn in diesen Letztbegründungen eingeschlossen ist erst die Möglichkeit überhaupt, eine Kritik dieser Gesellschaft formulieren zu können, die über sie hinausweist. Das eine aber könnte man sogar von Habermas, aber auch gegen ihn gewendet, auch heute noch lernen. Die Kategorie der Anschlussfähigkeit ist absolut. Ohne deren Berücksichtigung findet ein Diskurs gar nicht erst statt. Kritik aber, die anschluss- und anpassungsfähig ist, ist keine. Sie erweist in diesem für Habermas unverzichtbaren Essential, dass seine Theorie Affirmation ist. Der materialistischen Kritik geht es zentral darum, solche Immunisierungsstrategien zu durchbrechen. Natürlich ist ihr Gegenstand immer die herrschende Wirklichkeit. Aber solange die Praxis es nicht schafft, diesen Zuständen ein Ende zu bereiten, liegt der Gedanke äußerst nahe, dass es die Grundstrukturen eines historisch bestimmten Denkens sind, die die Individuen daran hindern, zur praktischen Kritik überzugehen. Sagen wir es so, auch der Nörgler am Stammtisch hat sich für ein ganz bestimmtes Verfahren entschieden, einen Begriff aus dem anderen folgen zu lassen und auf diese und keine andere Weise zu den von ihm vertretenen Unsinn zu kommen. Und deswegen reicht ein einziger Satz von ihm meist aus, um alle weiteren sich denken zu können. Im Grunde ist dann jeder Mensch immer auch ein Philosoph, wenn auch die Formen des Denkens in ihrem Grad an Komplexität von Mensch zu Mensch stark variieren können. Kurz, und ich bin jetzt dort angelangt, wo ich mit diesen Erörterungen hin will, ich glaube kaum, dass man, wie etwa Nadja Rakowitz dies tut, aber auch andere Autoren des Zaira-Verlages, etwa Dieter Behrens, ich glaube kaum, dass man davon ausgehen kann, dass Marx sich für ein Vorgehen entschieden hat, das man als ein Verfahren der sukzessiven Behebung von Mängeln bei der vorläufigen Begriffsbildung kennzeichnen könnte, gemäß dem eine Bestimmung der Nächsten im Grunde additiv hinzugefügt wird. Demnach hätte Marx zunächst zum Beispiel den Begriff des automatischen Subjekts geprägt, um dann diesen erneut mit der Realität zu konfrontieren und so dann weiter fortschreitend dessen Unzulänglichkeit zu beheben, bis er am Ende dann den Begriffsapparat zur Verfügung habe, der die Gesellschaft insgesamt auf den Begriff bringt. Vielmehr ist die Ware deshalb Ausgangskategorie der Kritik der politischen Ökonomie von Marx, weil ihre Analyse die Bestimmung der Totalität der bürgerlichen Gesellschaft nicht nur zum Resultat hat, sondern von Anfang an auch schon in sich enthält. Sie ist deshalb die Elementarform allein der kapitalistischen Gesellschaft, denn in einer anderen kann ihre Analyse nur einzelne ihrer Aspekte beleuchten. In der bürgerlichen dagegen geht alles in der Ware schließlich von der Form her auf. Oder aber, und das ist die einzige Alternative, die Kritik der politischen Ökonomie verfehlt ihren Gegenstand, die Totalität der bürgerlichen Gesellschaft. Und deshalb tritt zur Ebene der einfachen Warenzirkulation im Fortgang der Untersuchung nichts weiteres von außen an sie herangetragenes hinzu, etwa die Konstitution des Warenwerts durch die Arbeit, sondern im Gegenteil, die Bestimmung der Substanz des Werts als Arbeit ist eine der Realität geschuldete Notwendigkeit der Bestimmung der Ware selbst. Soweit zu den Grundkategorien der Kritik der politischen Ökonomie und den darin enthaltenen Bezügen auf Philosophie bzw. Metaphysikkritik. Ich komme nun auf Michael Heinrich zurück. Was er verschämt das theoretische Feld nennt, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als das Eingeständnis eines wissenschaftlichen Überwinders der Metaphysik, dass es so ganz ohne wohl doch nicht geht. Und wenn man, 20 Jahre nachdem eigentlich mittlerweile jedem klar sein sollte, was es mit Foucault ideologisch-sachlich auf sich hat, nämlich die Anpassung Heideggers an die aktuelle geistige Situation der Zeit, zeigt, wie notwendig es ist, sich doch etwas ernsthafter mit diesem Teufel, genannt Metaphysik, zu befassen, als dies bisher geschieht. Dies natürlich nicht zur Konstruktion einer neuen, sondern um einen dem Kapital angemessenen Kritikbegriff formulieren zu können, das heißt, einen Kritikbegriff, der nicht seiner inneren Logik gemäß in Affirmation umschlagen muss. Wissenschaft besorgt diesen Umschlag in Affirmation aus sich insofern, als die Objektivität, auf die jede Wissenschaft zielt, ohne diesen Objektivitätsanspruch wäre Wissenschaft keine Wissenschaft, gegen alle Beteuerungen der Aufklärung oder der Werturteilsfreiheit genau den Verdinglichungen verpflichtet ist, die vom Kapital als Widerspruch zwar, aber eben doch gesetzt sind. Deswegen ist es eben alles andere als ein Zufall oder eine bloße Modeerscheinung, die auch wieder vorbeiginge, wenn von Geist in dieser Wissenschaft schon lange nicht mehr die Rede ist und die Neurowissenschaften zum Leitbild auch der akademischen Philosophie, Soziologie und politischen Ökonomie geworden sind. Der Widerspruch zwischen Freiheit im Denken und der Determination qua allgemeingültiger Gesetze verlangt nach einer Lösung. Und die Lösung der Wissenschaft kann die der Freiheit von Gesetzen nun wirklich nicht sein. Kritik, so wie wir sie verstehen, gesteht zu, dass es sich bei logischen Widersprüchen zwar meist tatsächlich um Denkfehler, Dummheiten also handelt, aber eben nicht immer, nämlich dann nicht, wenn es um das Kapital geht, als einer in sich abstrusen Veranstaltung, die nur dank hanebüchener Rationalisierungen sich ihre Legitimität verleihen kann. Doch hier steckt auch ein diffiziles Problem. Auf welche Instanz berufe ich mich eigentlich, wenn ich in dieser Form vom Kapital rede? Die Frage bleibt offen, was der Standpunkt einer Kritik sein kann, die anerkennen muss, dass die Wirklichkeit sich um die Widersprüche und erst recht die logischen überhaupt nicht weiter kümmert und der auch die Form der Darstellung im kritischen Standpunkt nicht zu verbürgen vermag. Ich muss und will es kurz machen, festzustellen ist, diese Gesellschaft hat eine Vielzahl von Strategien und das in allen Lebensbereichen entwickelt, die ermöglichen, den Skandal ihrer Existenz zu verwischen. Die Verwissenschaftlichung des Lebens ist nur eine davon. Die Kulturindustrie und hier nicht nur Hollywood und die Medien, sondern zentral die einen mittlerweile überall belästigende Waren, das heißt Werbeästhetik auch. Eigentlich kann man keine Tageszeitung, keinen Beitrag im Radio oder Fernsehen mehr ertragen, ohne aus Gründen des schlechten Geschmacks, des guten Geschmacks, eigentlich ausrasten zu müssen. Das Schlimme ist, dass keiner ausrastet, denn jeder weiß, dass ihm dann die Psychiatrie droht. Ich behaupte, mich dabei der Gefahr aussetzend, als Metaphysiker gescholten zu werden, ohne eine bewusst konstruierte und ausgewählte, die existierende Gesellschaft transzendierende Instanz, die die positiv bestehende Gesellschaft negativ überschreitet, lassen deren Immunisierungsstrategien und Entskandalisierungen sich nicht reskandalisieren und lässt sich Kritik nicht vernünftig formulieren. Diese Instanz kann nur in den Individuen je selbst liegen. Eine objektive, allgemeingültige Transzendenzbehauptung ist und bleibt Ideologie. Mit dem Skandal verhält es sich deshalb exakt so wie mit dem Wert. Er ist so wenig eine Eigenschaft einer objektiv gegebenen Situation, wie der Wert Dingen von Natur aus zukäme. Wir schreiben den Dingen Wert und den Verhältnissen ihre Unhaltbarkeit zu. Alles kommt darauf an, dies mit wirklich vernünftigen Gründen zu tun. Daraus folgt des Weiteren, es geht auch ohne Parteilichkeit nicht. Parteilichkeit nicht im Sinne eines Klassenstandpunktes oder einer Kaufhausmoral im Sinne einer Parteinahme für alle Unterdrückten. Jede Verallgemeinerung birgt ein Problem bezüglich ihres Realitätsgehaltes. Ziel der Kritik kann nur die Zerstörung jeder Identifikation mit einem Allgemeinen sein. Aber nicht, wie Foucault in der Nachfolge Nietzsches schwadronierte, im Sinne einer Überwindung des Subjekts, sondern ganz im Gegenteil, seiner Stärkung, auf das es, befreit vom Zwang, seine Reproduktion sich erst noch durch Arbeit verdienen zu müssen, sich seine Welt tatsächlich der Vernunft gemäß zu setzen vermag. Parteinahme meint natürlich auch mehr als die Parteinahme nur für sich selbst. Die ist schlicht selbstverständlich. Daraus ein politisches Programm zimmern zu wollen, kann man den dafür bezahlten Parteistrategen überlassen. Zumindest solange bis die Macht nicht da ist, die ihnen ihr Handwerk legt. Unsere Parteinahme gilt selbstredend vor allem den Opfern der Kapitalisierung, aber eben nicht in dem instrumentellen Sinne dieser Parteistrategen, den man daran erkennt, dass für sie Opfer immer Opfer bleiben und zu bleiben haben. Parteinahme muss heißen, die Opfer zu Tätern werden zu lassen. Woraus sich unmittelbar die Frage ergibt, Täter wofür? Womit wir wieder bei Transzendenz, bei der Metaphysik angelangt wären, aus deren Kritik wir uns die Berechtigung zu unserer Kritik immer wieder neu erobern müssen. Als allgemein verbindliche aus sich selbst heraus ist diese Kritik nicht zu haben, sondern nur ausgehend von individuellen, persönlichen Situationen und deren Konfrontation mit den gegebenen Zuständen in Deutschland. Hier muss jeweils neu die transzendentale, das heißt über diese Gesellschaft hinausweisende und parteilich an dieses hinausweisende gebundene Setzung stattfinden. Gerichtet sein muss die Kritik gegen die Grundhaltung des Kritisierten, gegen die grundsätzliche Logik seines Denkens und Handelns, die ihn den Kapitalismus affirmieren lässt. Es kann jedenfalls dabei nicht um einen argumentativ ausgetragenen, herrschaftsfreien Diskurs gehen. Denn wenn es um Argumente ginge, um eine real existierende allgemeinverbindliche Vernunft, dann gäbe es den Kapitalismus ebenso wie irgendeine Form von Religion schon längst nicht mehr. Kritisiert werden muss im Grundsätzlichen die Identifikation mit, das Aufgehen in einem Allgemeinen, egal wer es für wen, wann und wo auch immer in Geltung gesetzt hat. Jeder ist für die Verallgemeinerung, mit der er sich identifiziert, die er vor der Kritik abschottet, verantwortlich. Darin, seine Identifikationsobjekte zu wählen, ist jeder allzeit frei. Die Kritik weiß sich dann auf dem richtigen Wege, wenn der Kritisierte erbost reagiert und den antideutschen Kritiker der Identifikation etwa mit den USA oder Israel bezichtigt. Das heißt, vielleicht führt die Argumentation ad hominem doch zu einer Erschütterung, die uns einen Schritt weiter bringt. Damit wäre ich erstmal fertig. Ja, danke schön. Und jetzt hat Michael Heinig das Wort. Bitte, Michael.